Wer ist mit im Spiel? Die Komödie einer Republik von Willi Schäfer-Dieck. Funkbearbeitung und Regie Wilhelm Semmelroth. Musik Werner Hantjes. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? François Boulanger, Kammerdiener des Vicomte de Barras. Pardon, des ehemaligen Vicomte de Barras. Heute der Bürger Paul Barras. Die Gleichheit, wissen Sie? Sie steht ja neben der Freiheit und der Brüderlichkeit ganz groß auf dem Programm unserer Revolution. Ich sage unserer, obwohl ich mit vielen, mit sehr vielen Dingen, die seit 10 Jahren passiert sind, gar nicht einverstanden bin. Wir sind im Jahre Römisch 7, Imperial des Jahres Römisch 7. Das hätte früher geheißen im Mai 1799. Und der schreckliche Thermidor, am 9. Thermidor haben sie Robespierre geköpft, das wäre der 28. Juli. Und zum November sagen wir jetzt Brumaire. Und Fruc Didor ist der September. Also ich meine, das ist Unsinn und unnötig kompliziert. Wie unsere sogenannte Verfassung. Da haben wir den Rat der 500. Die machen die Gesetze, die aber vom Rat der Alten erst abgesegnet werden müssen. Und das Direktorium muss diese Gesetze dann durchführen. Dieses Direktorium setzt sich aus 5 Männern zusammen und die sind eigentlich unsere Regierung. Die jetzigen 5 heißen im Volk schlicht und einfach die Königsmörder, weil sie alle die Hinrichtung des Königs Ludwig des 16. betrieben haben. Mein Chef, der Bürger Barras, ist einer dieser 5 Direktoren und im Vertrauen, er ist der gerissenste und daher der mächtigste von ihnen. Hier bei ihm im schönen Palais Luxembourg in Paris findet heute Abend eine Gesellschaft statt. Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Fast jeden Abend haben wir Gesellschaft. Mein Chef ist sehr lebenslustig, wie auch die übrigen 4 Direktoren. Und das ärgert mich eigentlich. Nach 10 Jahren Revolution gibt es immer noch ein paar hohe Herren, die im Wohlstand schwimmen, während das Volk hungern muss. Wie unter dem König. Ich könnte auch sagen, unter dem Bürger Capet. So hieß Ludwig ja von seiner Verhaftung an bis zu seiner Hinrichtung vor 6 Jahren. Mon Dieu, was habe ich an der Seite meines Chefs nicht alles erlebt in diesen letzten 10 Jahren seit dem Sturm auf die Bastille. Die Kriege gegen Preußen und Österreich und diese Emigranten. Übrigens, ein deutscher Dichter, ein gewisser Goethe, hat darüber geschrieben. Der war bei der Kanonade von Valmy dabei. Natürlich ist er nicht auf unserer Seite. Er soll ja im Dienst eines Fürsten stehen. Aber ja, was geht das mich an? Ja, und dann kam vor 7 Jahren auf einmal ein neues Lied auf. Es stammt aus Marseille und ist so eine Art Kampflied der Revolution geworden. Man nennt es die Marseillaise. Ja, ganz mitreißend. In den Theatern wird sie in den Pausen gesungen. In den Salons spielen die jungen Damen sie auf dem Cembalo. Es gibt aber auch Leute, die sie vulgär finden. Naja, wer weiß, ob sie sich durchsetzt. Und dann die Jakobiner, diese Radikalen der Revolution mit Danton und Robespierre. Dass man in dieser Schreckensherrschaft mit dem Leben davongekommen ist, das ist ein Wunder. Wenn man noch an Wunder glauben dürfte, wir haben inzwischen ja die Vernunft als Religion. Mein Chef, der Bürger Barras, er hat sich durch all diese verteufelten Zeiten glänzend laviert. Der war eigentlich immer die Nummer 1. Und heute Abend hat er einige Größen der Republik zu Gast. Bürgerliche und Adlige, die immer noch Angst haben, als Adlige erkannt zu werden. Sie wissen es ja, die Gleichheit. Die aber gibt's in Wirklichkeit erst im Tode. Insofern haben die hohen Herren mit ihrer Gleichheit recht. Der Tod war eigentlich der wirkliche Sieger in dieser Revolution. Es tut mir leid, das ist die Meinung eines einfachen Kammerdieners. Aber immerhin, ich war Augenzeuge der letzten 10 Jahre. Oh, pardon, dass ich unterbreche. Es kommen 2 Gäste der Gesellschaft in den Salon. Ich bin ein neugieriger Mensch. Sie sind der Redner? Psst, Bürger La Roche, wenn ich bitten darf. Die Republik hat bekanntlich alle Titel abgeschafft. Sie kann sie schlecht vertragen. Sie wird neue erfinden müssen, Vicomte. Um unserer Sache willen, seien Sie vorsichtig. Aber was denn, lieber Freund? Wir werden in dieser Republik von Tag zu Tag begehrter. Nur noch kurze Zeit und wir sind so hoffähig, wie wir es in den besten Tagen von Versailles nur hätten sein können. Sie sind kühn, lieber Freund. Wenn ich es auch selber höchst pikant finde, als hartgesottener Royalist das Parkett des Direktoriums zu zieren. Merkt es, Vicomte. Sie sind Neuling hier. Aber gerade weil Barra uns eingeladen hat, dürfen Sie nur das Beste für unsere Sache erwarten. Man sucht allmählich Anschluss. Sie sind zu leichtfertig, Freund. Das hat Ludwig den 16. den Kopf gekostet. Aber Vicomte, die Republik pfeift auf dem letzten Loch. Sie pfeift. Aber es bleibt immer noch die Frage, wer sie zu Grabe tragen wird. Wer sie zu Grabe tragen wird? Selbstverständlich wir. Und wenn es die rötesten Jakobiner wären? Aber lieber Vicomte, glauben Sie denn, dass uns der Bürger Barat bei solchen Aussichten zu Gast laden würde? Übrigens, haben Sie ihn schon gesehen? Barat? Hm? Von heute. Er stand mit einigen Bankiers zusammen. Wenn ich nicht irre, war auch Ouvrard dabei. Er zeigt sich höchst erkenntlich für die Gnadensonne der Republik. Das Direktorium kann schließlich Geld gebrauchen. Seine Feste kosten nicht viel weniger als vorher die Feste in Versailles. Übrigens, wer ist in dieser illustren Männergesellschaft diese sündhaft schöne Dame? Die man eher ausgezogen als angezogen nennen könnte? Das wissen Sie nicht, Vicomte. In der Tat, nein. Es ist Madame Tallien. Thérèse Tallien, die Edelhure der Republik und des Direktoriums. Ach. Die göttliche Hetäre von Paris. Das ist Thérèse Tallien. Wer gebietet im Augenblick über Sie? Unser Gastgeber war der größte Revolutionsgewinner. Ihr Mann wird derweil mit fetten Armeelieferungen beschwichtigt. Noch eine Frage, Bürger. Weshalb hat man unsere Väter eigentlich guillotiniert? Weil sie ihre Liebesgeschichten diskreter erledigt haben. Und weil sie jenen Reichtum rechtmäßig besaßen, den sich dieser Schurken hier im Namen des Volkes ergaunert haben. Kommen Sie. Wir wollen uns nicht zu lange von der Gesellschaft fernhalten. Es möchte den Spitzeln des Bürgers Fouché verdächtig werden. Wie Sie gehört haben, wagten diese Herren nicht, laut zu sprechen. Ich kenne das seit 10 Jahren. Immer wenn Menschheitsbeglücker einen Staat regieren, dann tritt das große Flüstern auf. Etwa zur gleichen Zeit wird auch im sogenannten Rosazimmer unseres Palais geflüstert. Monsieur Montrand, ein einflussreicher Spätrevolutionär, und der mächtige Bankier Ouvrard sorgen sich um die Republik. Was hat Talleyrand mir so eilig mitzuteilen? Dass er darauf drängt, einen für unsere Pläne zuverlässigen Mann ins Direktorium zu bekommen. Weiter. Vor allem Bürger Ouvrard. Noch heute müssen Sie Barra bewegen, diesen Mann ins Direktorium hereinzubringen. Das wird nicht leicht sein. Aber immerhin, ich werde es versuchen. Die Chance kommt so schnell nicht wieder. Sie müssen es möglich machen. Soweit es mir gelingt. Aber für wen hat sich Talleyrand endgültig entschieden? Für Ihren Freund Sieyès. Doch. Ja, er hofft, dass es Ihnen gelingt, Barat noch heute für Sie jetzt zu gewinnen. Jedenfalls rechnet er bestimmt damit. Talleyrand darf versichert sein, dass ich all meinen Einfluss aufbieten werde, ihm sehr jetzt schmackhaft zu machen. So wäre mein Auftrag schon erfüllt. Gut, sehr gut. Also, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch eine kleine Besprechung. Aber bitte, bitte. Leben Sie wohl. Sie gehen am besten durch die Privaträume wieder zurück. Es ist ja nicht unbedingt nötig, dass die Spitzel des Direktoriums Sie unter den Gästen entdecken. Leben Sie wohl. Ei, kaum ist Montrand verschwunden, erscheint Madame Tallien. Jetzt muss ich auch flüstern. Der nüchterne Bankier Ouvrard fällt ihr beinahe zu Füßen. Na, zumindest betrachtet er sie mit einem Entzücken, wie er sonst nur einen 100-Livre-Schein betrachtet. Dabei ist Madame doch die Mätresse meines Chefs. Nun, diese hohen Herren der Revolution werfen sich die Bälle und die Frauen zu. Göttliche Therese, endlich. So stürmisch, Bürger Ouvrard. Verwundert es Sie, bei Ihrer berückend angedeuteten Keuschheit? Gefällt Ihnen das von mir erfundene neue Kleid so schlecht? Das gefällt mir ganz außerordentlich. Ich habe das altmodische Hemd als aristokratisches Vorurteil erkannt und darauf verzichtet. Es verbirgt nur die antike Schönheit des Körpers, ohne ihr zu dienen. Sie haben recht. Man kann nicht kostbar genug ausgezogen sein. Und die antike Blöße soll man mit Küssen bedecken. Bürger Ouvrard, der Bürger Barat würde Sie jetzt höchst verdächtig und konterrevolutionär finden. Und wie finden Sie mich, göttliche Therese? Vielleicht für die Guillotine noch etwas zu schade. Noch? Ich hoffe, dass ich es für immer bin. Was nützt mir dieser begehrenswerte Mund, wenn ich keinen Kopf mehr habe? Oh, ich glaube, Talleyrand würde weniger plump zu schmeicheln wissen. Talleyrand? Wie kommen Sie jetzt auf Talleyrand? Wieso nicht? Er schwebt doch über allem, was das lächerliche Direktorium denkt und tut. Mögen Sie ihn nicht? Ich fürchte ihn, diesen hinkenden Fuchs, diesen gezeichneten Teufel. Ich bin bestürzt, Therese. Wie können Sie einen verdienstvollen Mann der Republik so beschimpfen? Eines Tages werden euch die Augen aufgehen über diesen Musterbürger der Republik. Aber dann wird es zu spät sein. Liebste Therese, wollen wir uns diesen kostbaren Augenblick durch Herrn Talleyrand verderben lassen? Sie haben recht, Ouvrard. Der eigentliche Grund meines Kummers ist nicht Talleyrand, sondern... Sondern, Therese? Sondern der Bürger Barat. Oh, er macht Ihnen Kummer? Welche Frau ist es denn? Halten Sie mich für ein bürgerliches Gänschen, das mich eine Liaison des Bürgers Barat ernstlich bekümmerte? Etwas anderes also. Oh, ich glaube zu verstehen. Lassen Sie mir die Rechnungen ruhig zustellen. Es wird alles erledigt werden. Was für ein Frauenkenner Sie doch sind, Ouvrard. Fast hätte ich Lust. Fast hätten Sie Lust? Ein andermal, Bürger Ouvrard. Bitte, wozu hätten Sie Lust? Sie gegen Barat auszutauschen. Leben Sie wohl, Bürger Ouvrard. Golddurchwirkten Vorhang, der mich zwar nicht sehen, aber alles hören lässt. Aber ich gäbe etwas dafür, wenn ich das sicherlich verklärte Gesicht des strengen Bankiers Ouvrard sehen könnte. Nach einem solchen Versprechen der Madame Dalia. Nun, Bürger Ouvrard. Welches Glück, dass Madame verschwunden ist. Mein Herr, der Bürger Barat, Ihr Liebhaber, tritt soeben ein. Sie haben die Gesellschaft verlassen. In der Tat, Bürger Barat, langweilte mich der Bürger Lavalier. Oh, Sie sprechen immerhin von einem Mitglied des Direktoriums, mein Lieber. Nein, ich spreche von dem Bürger Lavalier, der die Menschheit mit einer neuen Religion beglücken will. Ach, seine Theophilanthropie. Sehen Sie dieses Steckenpferd einem Mann nach, der für Frauenliebe untauglich ist. Wären Sie geblieben, hätten Sie sehen können, wie ich einige tausend Franken gegen zwei unserer Armeelieferanten gewonnen habe. Und gegen meine Mitdirektoren Rebelle und Letourneur. Ihnen gönne ich den Verlust. Letourneur konspiriert mit den Royalisten und Rebelle mit den Jakobinern. Ich denke, es sind die treuesten Söhne der Republik. So, denken Sie. Aber ich, Barat, bin der Erste unter Ihnen allen. Ich allein bin die Revolution. Ich bin Frankreich. Wem sagen Sie das, Bürger Barat? Wer hätte je Ihre Verdienste um die Wohlfahrt und Größe der Republik neidloser anerkannt als ich? Ich weiß, Bürger Ouvrard, und ich habe nie gezögert, Ihnen meinen Dank dafür zu erweisen. Aber dass man mit den Royalisten paktiert, dass man mit den Jakobinern konspiriert, das, Bürger Ouvrard, das fordert mich heraus. Denken Sie an die Rebellion des Jakobiners Babeuf. Wie haben Sie da zugeschlagen? Ich bin überzeugt, Bürger Barat, wenn die Republik es notwendig macht, werden Sie mit der gleichen Entschlossenheit wieder zuschlagen. Ich werde es, Bürger Ouvrard, und notfalls noch unbarmherziger als einst Robespierre. Das Gespräch erregt Sie. Wie wäre es noch mit einem kleinen Spiel, Bürger Barat, sozusagen zur Erholung? Gut, einverstanden. Wir spielen 21. Mhm. Dort in der Schublade sind Karten. Ich übernehme die Bank. Hier, 100.000 Franken. Übrigens, Sie haben recht. Man sollte den Bürger Rebell aus dem Direktorium entfernen. Talleyrand ist auch dafür. Talleyrand? Hier, ich setze 20.000. Er schlägt Sieyès vor. Passe? Sieyès ist doch Gesandter der Republik in Berlin. Der geeignetste Mann, Rebell zu ersetzen. 19? 18. Eine neue Bank. Ich setze 30.000. Ich setze die bisherige Bank dagegen. Sie müssen geben. Sieh, yes. Ich weiß nicht. Schon Robespierre nannte ihn den Maulwurf der Revolution. Umso mehr Grund für die Republik, sich seiner zu versichern. Und dann schielt er mir zu sehr nach Talleyrand. Besser nach Talleyrand als nach den Royalisten oder den Jakobinern. Passe. 19? 6. Sie haben gewonnen. Sie meinen also auch, Sieh, yes. Ja. Ich rate unbedingt zu. Ich weiß nicht. Er hat mir zu viel Ehrgeiz. Versuchen Sie es. Lenken Sie seinen Ehrgeiz auf das Wohl der Republik. Es wäre jedenfalls gut, wenn das in der nächsten Woche fällige Ausscheidungslos im Direktorium den Bürger Rebell triefe. Ich werde zusehen. Aber für ihn, Sieh, yes. Nur Sieh, yes, Bürger Bar. Doch lassen wir die Politik. Noch ein kleines Spiel. Ich setze 250.000. Und ich setze Thérèse Tallien. Thérèse? Sie beschämen mich. Allerdings nur unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung? Dass Ihre laufenden Schulden Teil Ihrer Person sind. Einverstanden. Ich habe verloren. Schade, Thérèse ist ein gutes Mädchen. Und sehr vielseitig. Danke für den freundlichen Hinweis, Bürger Barat. Na, noch ein Spiel? Nein, danke. Freut Sie etwa Ihr Einsatz? Nein, aber ich bin müde. Allerdings, mir reicht es auch zum Schlafen gehen. Also, gute Nacht, Bürger Barat. Gute Nacht, Bürger Ouvrard. Und Sie meinen nach wie vor Sieh, yes, an die Stelle von Rebell? Nur Sieh, yes. Dieser Fuchs, dieser alte Fuchs Ouvrard, gewinnt eine schöne Frau und bringt den alten Revolutionär Sieh, yes, ins Direktorium. Sieh, yes. Das ist ein Mann, von dem ich die Republikaner in diesem Hause entweder mit Respekt oder gar mit Furcht habe sprechen hören. Schon vor 10 Jahren, so habe ich gelernt, also von Anfang an gehörte er zu den führenden Revolutionären, hat, wie mir mein Chef Barat erzählt hat, auch für den Tod des Königs Ludwig gestimmt. Na, und einen königlichen Kopf rollen zu lassen, das heißt doch was, oder? Bürger Barat? Bürger Fouché, was führt Sie her? Wichtige Nachrichten. Oje. Einen Aufschub dulden. Sie sind da. Der Bürger Fouché. Wenn ich den sehe oder höre, da kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen, obwohl ich bestimmt ein treuer Republikaner bin. Der ist einer von denen, die dafür sorgen, dass man sich selbst nicht traut. Vielleicht kommt es auch daher, dass der Bürger Fouché an dem berüchtigten Schreckensregiment von 1793 beteiligt war. Die schrecklichen Septembermorde, Sie wissen ja. Jeder von uns, auch ich, hätte damals ohne jeden Grund oder weil man vielleicht mal über den Brotpreis geschimpft hat und wer hat das nicht getan, geköpft werden können. Wer einen anderen loswerden wollte, etwa weil er bei ihm in der Kreide stand, zeigte ihn einfach als Konterrevolutionär an und hops, auf die Guillotine. Und nun heißt es, dieser Fouché hätte Aussichten, Polizeiminister zu werden. Dann Gnade Frankreich Gott, wenn es ihn wieder mal geben sollte. Allein 30 jakobinische Versammlungen. Es soll leider häufiger vorkommen. Aber man spricht ganz offen von einem neuen Sturm auf die Bastille. So wird er nicht geschehen. Revolutionen, die man ankündigt, geschehen nie. Aber schlimmer. Man rechnet damit, dass in der nächsten Woche ausscheidende Drittel aus dem Rat der 500 in der Hauptsache durch jakobinische Köpfe ersetzen zu können und damit auf legalem Wege zu staatlichem Einfluss zu kommen. Allerdings, das wäre schlimm. Und kein Gewinn für die Republik. Wir müssen es zu verhindern versuchen, Bürger Fouché. In den nächsten Tagen heben Sie die gefährlichsten Verschwörernester auf. Dann überweist Ihnen die Kasse der Republik morgen 300.000 Franken. Schmieren Sie damit die bestechlichsten Mäuler zunächst einmal zu. Über den Verlauf der Aktion erwarte ich Bericht. Jawohl, Bürger Barra. Hat der Geheimdienst sonst noch wichtige Mitteilungen? Nein, heute nicht. Nur eine Nebensächlichkeit. Ja, Sie machen mich neugierig, Bürger Fouché. Zu den Festen des Bürgers Barra, zu den Ihren also, finden sich auf der Straße immer mehr Neugierige ein. Es hat bereits zu unangenehmen Auftritten geführt. So wird es Zeit für Abhilfe zu sorgen. Wäre es in Ansehen der allgemeinen Unzufriedenheit nicht besser, die Empfänge des Direktoriums weniger glanzvoll zu gestalten? Aber lieber Fouché, das Volk will doch solchen Glanz, weil es sein Selbstbewusstsein hebt. Nein, nein, sorgen Sie durch Ihre Leute dafür, dass die Aufwiegler fernbleiben. Wie Sie wünschen, Bürger Barra. Das wäre alles? Ja. Dann gute Nacht, Bürger Fouché. Gute Nacht, Bürger Barra. Und vielen Dank noch, dass der Bürger Fouché sich selber bemüht hat. Weg mit dem Volksverräter, Barra! Ist das das Selbstbewusstsein des Volkes, Bürger Barra? Es ist Ihre Aufgabe, es in Grenzen zu halten. Was wird hier nur gespielt und wer spielt gegen wen? Ich, François, der Kammerdiener des Vicomte de Barra, Verzeihung, des Bürgers Barra. Ich blicke nicht mehr durch und ich bin doch sozusagen Augenzeuge. Es sind einige Monate ins Land gegangen, es ist Herbst geworden. Die goldene Sonne scheint auf Royalisten. Sie wollen wieder einen König haben, mein Herr und ich mögen sie gar nicht, und auf die Jakobiner. Sie möchten am liebsten die alte Revolution mit der Guillotine und ihren Schrecken wieder. Mein Herr und ich mögen sie noch weniger. Und was ich schon munkeln hörte, ist wahr geworden. Kaum ist der Bürger Sieyès Mitglied des Direktoriums geworden, hat er den unsympathischen Bürger Fouché zum Polizeiminister gemacht. Also fragen Sie mich jetzt bitte nicht, ob es schön ist, in dieser großen Zeit zu leben. Das einzig Schöne daran ist, dass man überhaupt am Leben bleibt. Aber immer heißt es, alles geschieht für das Volk. Nur, das Volk merkt nichts davon und hungert immer mehr. Ob die hohen Herren einschließlich des Bürgers Barra am Ende sich selbst meinen? Mal war das Volk Danton, mal Robespierre, jetzt Barra und Sieyès und die übrigen Herren des Direktoriums. Aber bitte, bitte, ich will nichts gesagt haben. Ich habe nur laut gedacht. Dabei geht's mir ja noch gut bei dem Bürger Barra. Der hatte übrigens vor einigen Tagen ein hochinteressantes Gespräch mit dem Bürger Sieyès, dem neuen Direktor. Also, ich fürchte, da ist einiges im Busch. Hier, Bürger Sieyès. Lesen Sie, wieder zwei neue Skandaljournale und eins noch giftiger als das andere. Es hält auf die Dauer die beste Republik nicht aus. Lesen Sie nur, auch Ihrem Kopf wird höhnisch die Guillotine offeriert. Ich habe mich daran gewöhnt, seit ich von Berlin zurück bin, Bürger Barra. Ich werde es nicht weiter zulassen. Eher richte ich selber die Guillotine auf der Place du Dôme auf. Wenn schon mit einem Staatsstreich gedroht wird, dann macht ihn die Republik selbst. Warum erregen Sie sich so, Bürger Barra? Weil wir nicht länger untätig zusehen dürfen. Weil ich es als erster Vorsitzender des Direktoriums satt bin, für meine aufopfernde Arbeit an der Größe und Wohlfahrt der Republik immer nur Schmähungen und Offerten auf die Guillotine einzustecken. Hier ist auch von Bestechungen und Durchstechereien die Rede und von einem Leben auf dem Lasterbett der Korruption. Nicht nur im Zusammenhang mit mir, Bürger Sieyès, was ich ausdrücklich feststellen möchte. Vom gesamten Direktorium ist die Rede. Was sagt Fouché? Ach, er spielt den großen Schweiger. Sein Gesicht ist undurchsichtiger denn je. Er wird nach beiden Seiten spielen. Er tut es sogar, Bürger Sieyès. Seine Beziehungen zu den Jakobinern sind enger als bisher. Nur traut einer dem anderen nicht. Das hält sie ab, sich öffentlich zu verbrüdern. Und was soll geschehen? Nichts. Oder woran denken Sie? Meinen Kopf will ich behalten, Bürger Sieyès. Hören Sie? Er ist mir für die Guillotine zu schade. Ihnen? Okay. Ihre Scherze sind höchst bitter, Bürger Sieyès. Oder spinnen Sie im Schoße des Direktoriums an einem Staatsstreich gegen mich? Ihre Vermutungen sind höchst bitter, Bürger Barra. Und dann glaube ich, wenn wir schon an einen Staatsstreich dächten, so wäre er nur im Interesse der Republik und damit auch in ihr. Das klingt sehr nach Talleyrand. Talleyrand ist seit Wochen Privatperson. Weil er sich vom Außenministerium entbinden ließ, ein Grund mehr, ihm zu misstrauen. Er lebt außerdem völlig zurückgezogen. Das macht mich nur noch misstrauischer. Man sagt ihm, umstürzlerische Pläne nach, Bürger Sieyès. Man fordert sogar das Direktorium auf, gerade mit Hilfe der Jakobiner, die Republik vor den royalistischen Plänen Talleyrands zu schützen. Sie sind ein wenig nur noch Gespenster, Bürger Barat. Überlegen Sie selbst, welche Gefahr droht der Republik im Augenblick mehr, die royalistische oder die jakobinische? Ich kann es nicht bestreiten, die jakobinische. Und außerdem, was Talleyrands royalistische Pläne betrifft, so waren Sie selber doch dabei, als er sie uns entwickelte. Ich? Natürlich, als er dem Direktorium den Vorschlag machte, das Schwert der Republik einem jungen General in die Hände zu geben. Er schlug uns den General Joubert dafür vor. Joubert ist tot. Sein Rat, ihn vorher aufs Schlachtfeld zu schicken, war schlecht. Warum blieb man nicht beim Bürger Bonaparte? Weil der Bürger Bonaparte durch seinen irrsinnigen ägyptischen Feldzug gebunden ist und unter uns, weil sein höchstpersönlicher Ehrgeiz der Republik vielleicht gefährlicher werden könnte als das ganze jakobinische Geschrei. Joubert ist nun tot. Uns bleibt einfach nur noch der Bürger Bonaparte, ob wir wollen oder nicht. Man weiß es noch nicht, Bürger Bonaparte. Der Bürger Talleyrand wünscht den Bürger Sieyès zu sprechen. Talleyrand? Ich bitte den Bürger Talleyrand hereinzuführen. Jawohl, Bürger Sieyès. Als mich vor zwei Stunden die Nachricht vom Tode Joubert erreichte, ließ ich ihn um seinen Besuch bitten. Ich warne Sie. Der royalistische Fuchs wird Sie zu betrügen versuchen. Er hat die Kirche verraten, hat das Königtum verraten, er wird auch die Republik verraten und eines Tages sogar wieder fromm werden. Ich warne Sie. Ich möchte nicht mit ihm zusammentreffen. Gehen Sie links durch den blauen Salon. Auf Wiedersehen, Bürger Sieyès. Der Bürger Sieyès ließ mich ins Direktorium bitten. Entschuldigen Sie, ich wäre selber gekommen, hätten mich nicht wichtige Dinge zurückgehalten. Wenn ich nicht irre, sah ich die wehenden Rockschöße des Bürgers Barat dort in der Tür verschwinden. Wird er es auch so eilig haben, die Republik hinter sich zu bringen? Wenn sie das Gesicht Talleyrands trägt. Er wird es nicht zu befürchten haben. Ach, übrigens, der Bürger Ouvral ist grüßen. Danke. Er hält Barat für einen toten Mann. Er hält Barat für einen... Schon? Nur, dass ein Verwesungsgeruch uns noch belästige. Aber wir wollten wohl über andere Dinge sprechen. Sie haben die Zeilen gelesen, die ich Ihnen schrieb. Ja, ich las. Joubert ist tot. Schade. Ich hatte ihm eine andere Rolle zugedacht. Fragt sich nur, wer ihn uns ersetzt? Ganz einfach. General Bonaparte. Bonaparte. Ich bin nicht sehr dafür. Sie sind... Ich misstraue ihm. Warum, wenn ich fragen darf? Aus republikanischen Grundsätzen. Sehr lobenswert, aber nicht wichtig, Bürger Sieyès. Was haben Sie außer Ihren republikanischen Grundsätzen gegen den Bürger Bonaparte, Bürger Sieyès? Ganz einfach. Dass es eine Unmöglichkeit ist, ihn nach Paris zu bekommen. Wenn eine Vorsehung ihn zu einer bestimmten Stunde hier haben will, wird er Ihren Ruf hören und auf Zeit und Stunde hier eintreffen. Das ist eine Unmöglichkeit. Vergessen Sie nicht, seine ganze Flotte ist nahezu aufgerieben. Die Engländer lassen keine Maus mehr zurück. Und der Landweg, etwa von Ägypten über die Türkei? Nein, Bürger Talleyrand. Auch diese Weltreise halte ich für eine Unmöglichkeit. Entschuldigen Sie, Bürger Sieyès, aber Sie sind ein schlechter Politiker. Die einzige Realität in der Politik ist eben die Unmöglichkeit und der Glaube daran. Und nur darum bin ich Politiker geworden. Ohne diesen Glauben an die Unmöglichkeit wäre ich heute Kardinal. Oder wahrscheinlicher, ich lebte nicht einmal mehr. Damit Sie klar sehen, Bürger Talleyrand, ich habe vorhin bereits mit anderen Generälen unterhandelt. Ich nahm es an. Mit wem zum Beispiel? General Moreau. General Moreau? Tapfer, berühmt. Immerhin. Und was sagt er? Er steht noch aus. Ich erwarte ihn jeden Augenblick. Er wird ablehnen, Bürger Sieyès. Ablehnen müssen. Ablehnen müssen? Warum? Weil er Soldat ist. Der Bürger Bonaparte ist auch Soldat. Auch. Moreau aber ist nur Soldat. Ich verstehe Sie nicht. Was soll das heißen? Das heißt, er glaubt nur an die Wirklichkeit, wie jeder echte Soldat. Und darum ist er tapfer, berühmt, also, na eben, General. Und der General Bonaparte? Glaubt an die Wirklichkeit und zugleich an die Unmöglichkeit. Das macht ihn zum Genie. Bliebe also nur der Bürger Bonaparte. Ja. Aber was sollen wir inzwischen machen, Bürger Talleyrand? Bonaparte ist in Ägypten fest. Hinter sich die englische Flotte, vor sich das türkische Heer. Wir müssen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Schön gesagt. Wie machen wir das? Wir müssen mit der Türkei verhandeln, dass man ihm den Landweg freigibt. Das dürfte alles sein, was im Augenblick von hier aus für ihn zu tun möglich ist. Gut, wir werden es versuchen. Ich danke dem Bürger Talleyrand im Namen der Republik für seine guten Ratschläge. Oh, bitte. Leben Sie wohl, Bürger Sieyès. Leben Sie wohl, Bürger Talleyrand. Der Bürger Moreau wartet im Gang. Ich lasse bitten. Ich setze auf die Wirklichkeit, Talleyrand. Guten Morgen, Bürger Sieyès. Sie ließen mich rufen? Bürger Moreau, ich warte schmerzlichst auf Sie. Dann schießen Sie los. Bürger Moreau, Die Republik ist in Gefahr. Wann wäre sie das nicht, Bürger Sieyès? Fragt sich nur durch wen? Am stärksten durch die Jakobiner. Seit der Konvent erklärt hat, dass die Revolution durch die Republik abgelöst und beendet ist und sich aufgelöst hat, brodelt der Sturm auf die Bastille in den Köpfen der Marktweiber und ihres Anhangs weiter. Die Ersatzwahlen für den Rat der 500 mit dem unverkennbaren jakobinischen Siege drohen jetzt, die letzten Bollwerke der Republik zu überrennen. Ich verstehe Sie, Bürger Sieyès. Aber ich verstehe nicht, was ich damit zu tun habe. Sehr viel, Bürger Moreau. Die Geschichte hat Ihnen eine große Aufgabe zugedacht. Sie sollen die Republik retten. Ich die Republik retten? Sie mit Ihren Soldaten. Ja, das riecht mir bedenklich nach Henkers Arbeit, Bürger Sieyès. Außerdem, ich kann mir nicht helfen, sieht es verteufelt nach einem Staatsstreich aus. Nein, Moreau, nein. Die Republik bedarf, alles natürlich im Rahmen der Verfassung, einer starken Hand, die ihre Grundrechte schützt. Ist das alles nicht die Aufgabe des Bürgers Fouché? Zu einem Teil, sozusagen in der ausübenden Gewalt. Das Übrige aber vermag nur ein Soldat zu erfüllen. Eine undankbare Aufgabe, Bürger Sieyès. Schick mich lieber in einen Krieg für die Republik und ich werde die Republik verteidigen wie meinen eigenen Kopf. Wir haben nur Sie und den Bürger Bonaparte für diese Aufgabe, Bürger Moreau. So nehmen Sie den Bürger Bonaparte? Ja, schon. Wenn nur Ägypten nicht so weit wäre. Ein Eilkurier des Bürgers Bonaparte. Ein Kurier Bonaparte? Auf Eilpferden von Fréjus, wo der General Bonaparte gestern gelandet ist. Also endlich hier der Bürger Napoleon, der Gesprächsstoff in den politischen und amorösen Salons von Paris. Ich weiß noch, wie er dieser korsische Terrorist genannt wurde, diese rechte Hand von Barras. Naja, er hat ja meinem Herrn auch seine Karriere zu verdanken. Und seine Frau, Josephine de Beauharnais. Hm, auch wieder so eine Dame aus zweiter Hand. Sie erinnern sich doch an Thérèse Tallien, hm? Diese Beauharnais soll ja den Bonaparte zuerst komisch gefunden haben, aber dann hat er ihr doch wohl imponiert, ist ja klar. Vom kleinen Artillerieleutnant zum Brigadegeneral. Er hat immerhin für die Revolution Toulon erobert, das war vor 6 Jahren. Ja, und dann der Krieg in Italien und diese ägyptische Expedition, wie er es nannte. Damit wollte er die Engländer aus Indien vertreiben. Ich bitte Sie, Ägypten, das ist doch nicht mehr in unserer Welt, aber so ist er. Dabei sieht er gar nicht so aus. Ein kleiner Mann, ein bisschen ungepflegt. Seine langen Haare sind ziemlich schmierig. Allerdings seine Augen, seine Augen. Als der mich mal ansah, eigentlich so mehr per Zufall. Also, ich hätte mich fast freiwillig als Soldat gemeldet. Und so einer hat diese Josephine geheiratet, die nichts hatte als Schulden und Kinder. Und zum Dank setzt diese Dame ihm Hörner auf. In den Salons sagt man, ein Adler wird betrogen von Putern und Gänserichen. Nun, er scheint ihr ja alles verziehen zu haben. Alles, was er weiß. Ein Offizier der Ägyptenarmee jedenfalls hat mir erzählt, dass die beiden wie die Turteltauben sind. Er konnte ein Gespräch vom Nebenzimmer des Salons der Josephine aushören, wo er Wache stehen musste. Soeben war ein Bote des Direktoriums da, Bonaparte. Des Direktoriums? Sie meinen, wo sie ist? Ja. Was ist er mitteilen? Er bedauere, dem Bürger Bonaparte sagen lassen zu müssen, dass ihm der in Aussicht gestellte Besuch für morgen um diese Zeit nicht erwünscht sei. Der Bürger Sieyès ist unverschämt. Wer will denn etwas von mir? Das Direktorium, doch nur das Direktorium. Soll ich Ihnen danach nachlaufen? Ich denke nicht daran. Sie sollen zu mir kommen. Ich, nur ich bin der Ruhm der Republik. Nicht Sie. Bonaparte. Nie sind Sie unwiderstehlicher als in Ihrem Grollerton. Sie sind eine große Schmeichlerin, Josephine. Erwarten Sie noch Besuch? Eigentlich wollte Ouvra kommen. Die Bürgerin Tallien wird es so spät am Abend nicht mehr zulassen. Sie werden sehr anzüglich, Josephine. Darf man eintreten? Sie an. Bürger Talleyrand, wer könnte willkommener sein? Fragen Sie den Bürger Barat. Bürgerin Josephine, lächelnd wie immer. Und der Bürger Talleyrand, charmant wie je. Aber er muss jetzt mit dem Bürger Bonaparte vorlieb nehmen. Sie wollen uns Ihre Anwesenheit entziehen? Ich würde es bedauern. Der Bürger Bonaparte könnte ungeduldig werden. Also, Leben Sie wohl, Bürger Talleyrand. Ich sehe, Sie stehen noch, Bürger Talleyrand. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Seit uns die Bürgerin Josephine allein gelassen hat, kommt es mir hier vor, als planten wir eine Verschwörung. Ihn nicht auch, Bürger Bonaparte? Allerdings. Haben Sie mit Thiers gesprochen, Bonaparte? Ich werde ihn fallen lassen. Und? Mit Barra unterhandeln. Barra ist nichts mehr wert. Sein Gehirn erschöpft sich auf seinen Festen. Nicht ganz, Bürger Talleyrand. Immerhin ist er noch der Vorsitzende des Direktoriums. Und trotzdem ist er bereits tot. Thiers ist für mich genauso tot. Das alles nur, weil er in dummer Eitelkeit Ihren Besuch für morgen abgelehnt hat. Sie wissen es schon? Würde ich sonst in der halben Nacht die versprechendste Frauengesellschaft aufgegeben haben und zu Ihnen gekommen sein? Aber ich denke nicht daran, dieser aufgeblähten Eitelkeit nachzulaufen. Auch das Gefühl, Bürger Bonaparte, ist in denen, wie sie vor uns liegen, eine kindliche und überflüssige Eitelkeit. Sie vergessen Italien und Ägypten? Ich vergesse nichts, General Bonaparte. Aber ich schlage Ihnen vor, füttern Sie die Eitelkeit des Bürgers Thiers, dass sie zu platzen droht. Es ist der beste Einsatz, den Sie ohne das geringste Opfer in Ihr Spiel einbringen können. Und der sicherste. Talleyrand, Talleyrand. Man sagt von Ihnen, Sie seien ein Teufel. Und ich fange an, es zu begreifen. Sie vergessen, dass ich geweihter Bischof war. Nun, was hat der General Bonaparte beschlossen? So schwer es mir fällt, ich gebe nach. Ihr erster Sieg, Bonaparte. Wie weit ist es mit Ouvrard? Er ist bereit. Wie Sie mir sagen. Also die Finanzierung ist restlos gesichert? Bis in die letzten Einzelheiten und mit den bindendsten Abmachungen. Eines nur, Bürger Talleyrand, eines könnte alle Pläne mit einem Schlage zunichte machen. Und das wäre? Der überraschende Einsatz der Macht, die Barra immer noch darstellt. Ich habe auch schon daran gedacht. Hier gäbe es nur einen Weg. Barra neutralisieren und damit außer Gefecht setzen. Sie sind ein guter Stratege, Bürger Talleyrand. Aber wie soll das geschehen? Ganz einfach. Machen Sie ihn zum Mitwisser Ihrer Pläne. Sie scherzen, Talleyrand. Ich pflege nur mit Frauen zu scherzen, Bürger Bonaparte. Sie meinen allen Ernstes, wir sollten Barra unsere Pläne... Es können doch die Falschen sein. Man müsste ihm die Rolle, die ihm zugedacht ist, sozusagen von der anderen Seite zeigen. Er sieht dann seine geheimsten Wünsche reifen. Ein gefährliches Spiel, Bürger Talleyrand. Noch gebietet Barra über die Guillotine. Und er wird nicht zögern, von ihr Gebrauch zu machen. Spiele um hohe Einsätze sind immer gefährlich, Bonaparte. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Und wie ist es mit Fouché, Bürger Talleyrand? Wird er nicht Witterung bekommen? Er wird Barra nur das zu wissen geben, was er selber für richtig befindet. Außerdem ist er auf Thiers eingeschworen. Noch eine letzte Frage. Werden Sie zu Thiers gehen, General Bonaparte? Sobald ihm mein Besuch erwünscht ist. Gut. Also, gute Nacht, Bürger Bonaparte. Warten Sie, ich gebe Ihnen Geleit mit. Paris ist unsicher in diesen Fragen. Wenn ich nur herausbekäme, was eigentlich geschieht. Ich weiß nicht einmal, ob ich nicht irgendetwas unternehmen muss, um selbst wohlbehalten aus dieser Geschichte herauszukommen. Der Bürger Bonaparte scheint immer wichtiger zu werden. Und bei uns zu Hause, im Palais Luxembourg, rennen die Bürger Gauguin und Moulin wie aufgescheuchte Hühner im Zimmer auf und ab. Man bedenke, zwei ehrenwerte Mitglieder des Direktoriums, wenn es überhaupt noch ein Direktorium gibt. Aber wenn nicht, wer regiert dann Frankreich? Wo ist der Bürger Barra, Moulin? Immer noch nicht zu sprechen, Bürger Goyer. Unerhört, Thiers ist unauffindbar, Barra nicht zu sprechen. Wie? Thiers ist auch nicht mehr da. Verschwunden, spurlos verschwunden. Kein Mensch weiß, wo er ist. Und wir beiden? Der klägliche Rest eines stolzen Direktoriums. Jawohl, Bürger Moulin. Hören Sie, Goyer, da stimmt etwas. Ach, Sie sind sehr scharfsinnig, mein Lieber. Hier, lesen Sie diesen Brief. Er ist von der Bürgerin Bonaparte. Von der Bürgerin Bonaparte? Die Bürgerin Bonaparte lädt Sie mit den liebenswürdigsten Wendungen für den frühen Morgen zu Besuch. Eine seltsame Eroberung, die Sie gemacht haben, Bürger Goyer. Eroberung? Ich verwette meinen Kopf, wenn dies kein Brief ist, den Sie mit Wissen und Willen Bonapartes geschrieben haben. Wie, er selbst? Er selbst, der Bürger Bonaparte, jawohl. Ja, aber warum? Warum? Um mich hier zu entfernen, ganz einfach. Keine Ahnung, Goyer, es geschieht etwas. Es geschieht etwas, natürlich geschieht etwas. Fragt sich nur was. Ein Schlag gegen die Jakobiner. Vielleicht auch gegen die Republik. Oder etwa gegen das Direktorium. Gegen uns. Fragen Sie den General Bonaparte, der wird es Ihnen sagen können. Und Barra? Unerhört. Barra! Barra! Die Republik ist in Gefahr! Sie sind der Mann, Bürger Moulin. Barra will uns nicht sprechen. Er will uns nicht sprechen. Weil er mit dem Spiel ist, man hat uns übertölpelt und ausgeschaltet. Kommen Sie, es wird Zeit für uns, Paris zu verlassen. Goyer, die so eilig verschwanden? Ich glaube, Ouvrard, allmählich merkt man auch im Direktorium, dass in Paris etwas geschieht. Sollten wir nicht auch zu den Tuilerien gehen und zusehen, wie der General Bonaparte die Republik rettet? Warten Sie. Worauf, Ouvrard? Erschrecken Sie nicht. Talleyrand wollte kommen. Talleyrand? Ja. Und hoffentlich ist er wenigstens nicht so boshaft, mir mit schlechten Bonbons den Appetit zum Mittagessen zu verderben. Seine Bonbons sind nie schlecht und manche sind sogar ein Stück Geschichte. Bürger Ouvrard? Sollte man etwa falsch spielen? Warum fragen Sie mich, Bürgerbar? Entschuldigen Sie, Bürgerbar, dass ich nicht so lange warten konnte, aber ich habe eine wichtige Urkunde, die ungestümer drängte, als ich gehen konnte. Sie wissen, mein Fußleiden. Bitte lesen Sie. Meine Abdankung? So ist es. Sie helfen mit, Geschichte zu machen, Bürger Barat. Es erfordert Haltung. Bürger Ouvrard, so sagen Sie doch etwas. Ja, im Hof des Direktoriums und auf der Straße erwartet Kavallerie des Generals Bonaparte auf Sie, Bürger Barat. Sie wird es sich zur Ehre anrechnen, mit Ihnen einen Spaziergang zu Ihrem Landgut zu machen. Ach, übrigens, das Honorar für Ihre Unterschrift ist beim Bürger Ouvrard deponiert. Beim Bürger Ouvrard? Ein Wechsel, Bürger Barat, zahlbar am 19. Brumaire, also morgen. Zuerst Therese, dann die Republik. Ihr Geld tut allmählich weh, Ouvrard. Die Guillotine wäre schmerzhafter, Bürger Barat. Trösten Sie sich. Außerdem ist genug mit der Guillotine gespielt worden. Gut. Ich unterschreibe, aber ohne Überzeugung. Keine Sorge, Bürger Barat, mit dem Honorar kommt auch die Überzeugung. Der Bürger Talleyrand war so boshaft, mir den Appetit zu verderben. Unsere Aufgabe wäre erfüllt, Ouvrard. Das scheint so, Talleyrand. Die Welt hat sich daran gewöhnt, das Schauspiel von 1789 eine Tragödie zu nennen. Ich befürchte, sie wird das von 1799 eine Komödie nennen. Sie sind etwas voreilig, mein Lieber. Noch steht der letzte Akt aus. Der Vorhang ist noch nicht gefallen. Der letzte Akt, sagen Sie? Nun, er interessiert uns nur noch als Zuschauer. Zu spielen hat der General Bonaparte und er ist begabt. Übrigens, darf ich Sie in Saint-Cloud erwarten, Ouvrard? Es sind nur ganz wenig Freunde dort, 2, 3. Sie werden den letzten Akt völlig ungestört und zugleich mit aller wünschenswerten Deutlichkeit sehen können. Ich nehme die Einladung mit Vergnügen an. Also, auf Wiedersehen in Saint-Cloud. Wir sind am Ende. Ich meine, mein Herr, der Bürger Barat und ich, am Ende unserer politischen Karriere. Wir sind nicht mehr in Paris, im schönen Palais Luxembourg. Wir sind in Grosbois, dem Privatschloss meines Chefs, seinem Landsitz sozusagen. Ist das zu glauben? Mein Chef, der Bürger Barat, hat vor 2 Jahren diesen ehemaligen Bischof Talleyrand zum Außenminister gemacht. Er hat diesen Bonaparte in den Sattel gehoben. Er war doch immer der klügste Kopf dieser Revolution. Schließlich hat er für den Sturz und die Hinrichtung dieses Bluthundes Robespierre gesorgt. Ist das Dankbarkeit? Richtig, ja, er war nicht immer zimperlich. Viele haben ihn einen korrupten Intriganten genannt. Ah je, wer konnte sich denn in diesen Zeiten immer nur Anständigkeit leisten? Muss man dann gleich mit dem intelligentesten Kopf des Direktoriums so umgehen? Denn die anderen 4... Moment, 2 davon, Goyer und Moulin, stehen unter Hausarrest. Ach, was soll's, mein Chef hat sie immer nur die Nullen genannt. Und Sieyès und Ducos haben ihre Ämter niedergelegt. Auch Sieyès. Hat Napoleon Bonaparte das verlangt? Oder Talleyrand? Bedeutet das Staatsstreich? Bonaparte und Talleyrand gegen das Direktorium und die Regierung? Warum hat man überhaupt die Ratsversammlung von Paris nach Saint-Cloud verlegt? Das ist so ein kleiner Vorort von Paris an der Seine. Oh, ganz hübsch. Schlösschen, schöne Parks. Fühlen sich die Herren Staatsstreicher da unbeobachtet? Ich habe es hinterher erfahren. An einem grauen, kalten Novembertag traf der Bankier Ouvrard, von dem es heißt, er habe dem Bonaparte sein ganzes Vermögen angeboten, also der traf sich in Saint-Cloud mit Talleyrand. Sehr begabt, sagten Sie? Bonaparte, sehr begabt? Ich finde, dass er recht mittelmäßig spielt. Nahezu schlecht. Warum so aufgeregt, Ouvrard? Immerhin geht es um mein Vermögen. Und um meinen Kopf, Ouvrard. Aber erzählen Sie, woraufhin haben Sie eine so schlechte Meinung von Bonaparte? Ganz einfach. Er ging in den Rat der Alten und hat dort um der Legalität willen so herumgestammelt, dass Sieyès fassungslos die Hände rang. Gott, ja, eine Marotte von ihm. Er wollte im Rahmen der Verfassung bleiben. Nicht genug damit. Er ging als guter Republikaner auch noch hinüber in den Rat der 500, wo ihn die Jakobiner mit Niederrufen empfingen und sogar handgreiflich gegen ihn wurden. Zum Schluss konnte nur sein Bruder und seine Grenadiere ihn vor dem Schlimmsten bewahren. Ich weiß, aber sind das Ihre letzten Nachrichten, oder? Sie genügen mir. Sehr. So wissen Sie noch nicht, dass der Rat der Alten ihn inzwischen außerhalb des Gesetzes gestellt hat? Talleyrand? Jawohl, außerhalb des Gesetzes. Talleyrand, das ist... Das ist der Kulminationspunkt, Ouvra ganz recht. Von hier geht es abwärts in die Tragödie oder aufwärts in die Komödie. Jetzt erweist es sich, ob Bonaparte das Genie ist oder der Stümper, ob er mich enttäuscht oder Sie. Sie machen mich wahnsinnig, Talleyrand. Wir sitzen doch jetzt nicht im Theater. Aber lieber Ouvra, wo denn sonst? Welttheater. Ich bin am Ende. Ich habe es immer gesagt, Geldleute sollten sich nicht in Politik kommen. Talleyrand. Beruhigen Sie sich. Jeden Augenblick wird Montreux zurück sein und uns Bericht bringen. Sind Sie eigentlich noch ein Mensch, Talleyrand? Ich muss Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Da kommt Montreux. Was gibt's? Die Entscheidung, Talleyrand. Was ist geschehen, Montreux? Ich traf den General Bonaparte bei Sies. Er wusste noch nicht, dass er außerhalb des Gesetzes stand. Als ich es ihm mitteilte, wurde er blass. Begreiflich. Es hat einst Robespierre den Kopf gekostet. Weiter. Weiter. Berichten Sie doch weiter. Sies fasste sich als Erster. Er lächelte und sagte, wenn die Deputierten Sie außerhalb des Gesetzes stellen, dann, General, können Sie auch außerhalb des Gesetzes handeln. Und Bonaparte? Sah ihn einen Augenblick an. Dann begriff er. Und? Ließ Alarm schlagen, denke ich. Jawohl. Er ließ Alarm schlagen. Weiter. Was geschah weiter? Er marschierte mit seinen Truppen zum Sitzungssaal. Ich nehme an, dass er den Rat der 500 inzwischen aufgelöst hat. Jedenfalls eilte ich zurück, um Ihnen zu berichten. Meldung vom General Bonaparte. Ihre Gewissheit, Ouvra. Der Kampf ist gewonnen. Die öffentliche Gewalt befindet sich in der Hand des Generals Bonaparte. Endlich. Berichten Sie, Leutnant. Der Rat der Deputierten hatte den General Bonaparte wegen seiner begründeten Forderungen außerhalb des Gesetzes gestellt. Es blieb nur eins, der Gewalt mit Gewalt begegnen. So gab der General Bonaparte dem General Murat den Befehl, den Sitzungssaal mit der Waffe zu räumen. Es geschah. Und der Rat der 500? Der Rat der 500 lief vor den Bajonetten davon und ließ die Republik im Stich. Wo sind seine Mitglieder jetzt? Sie flohen in die Schenken und Wirtshäuser von Saint-Cloud. So verdienen wenigstens die Wirte an dieser Komödie, die damit beendet ist. Wir können zu Abend essen. Kommen Sie. Ach, übrigens, Ouvra, Sie sollten sich daran gewöhnen, den General Bonaparte Konsul zu nennen. Meine Damen und Herren, das war das Hörspiel »Wer ist mit im Spiel?« Die Komödie einer Republik von Willi Schäfer-Dieck. Die Rollen und ihre Sprecher waren Barra, Werner Rundshagen, Sies, Hannes Messamer, Ouvrard, Heinz Schimmelpfennig, Talleyrand, Günther Ungeheuer, Bonaparte, Karl-Heinz Fiege, Josephine, Karin Dohr, François, Diener von Barra, Harald Dietl, Thérèse Tallien, Jutta Kammann, Fouché, Wolf-Dietrich Sprenger, Montrand, Kurt Bock, erster Gast Gerd Mein, zweiter Gast Aljoscha Sebald, Moreau, Alwin Joachim Meyer, Moulin, Hans Künster, Goyer, Josef Meinerzhagen, Offizier Dirk Hardebeck, Diener von Sies, Olaf Quaiser. Musik Werner Hantjes, Ton und Technik Friedrich Wilhelm Häfner und Theresia Hammersen, Assistenz Angeli Backhausen, Funkbearbeitung und Regie Wilhelm Semmelroth. Meine Damen und Herren, im Studio zu Gast sind Willi Schäfer-Dieck, der Autor unseres Hörspiels »Wer ist mit im Spiel? Die Komödie einer Republik« und der Regisseur Wilhelm Semmelroth. Herr Schäfer-Dieck, Sie haben im Januar Ihr 80. Lebensjahr vollendet, sind nach wie vor als Autor tätig und blicken auf ein langes, aktives Rundfunkleben zurück, das bis in die Zeiten des ersten Intendanten Ernst Hart reicht. Nennen Sie uns ein paar Stationen aus Ihrem Berufsleben. Ja, gerne. Ich war von 1926, also im Gründungsjahr des alten WDR, bis 1937 im Funkhaus in der Dagobertstraße. Habe damals den Sonderfunk geleitet, das heißt, ich habe für die Arbeiterstunde den literarischen Teil geleitet, habe die von mir eingerichteten Reihen ungedruckte Dichter und der junge Mensch geführt und dann meine schönste Rundfunkarbeit war der Funk für Arbeitslose, Gemeinschaftsempfang für Arbeitslose, der in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre eingerichtet wurde. Von 37 bis 39 war ich dann Chefdramaturg und literarischer Leiter des eben begründeten Senders Saarbrücken. Und von 39 bis Herbst 44 war ich in der gleichen Eigenschaft am deutschen Kurzwellensender in Berlin. Die Komödie, der Wilhelm Semmelroth die Funkfassung gab, wurde als Theaterstück 1939 in Wiesbaden uraufgeführt. Kurz vor Beginn des Krieges also. In der Nazizeit sind Sie, obwohl bei verschiedenen Rundfunkanstalten tätig, kein besonders glücklicher Bühnenautor gewesen, Herr Schäferdick. Tja, das kann man wohl sagen. Mein erstes Stück am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt, dann am Deutschen Theater in Berlin und am Bonner Stadttheater, Wilhelm Semmelroth kann sich noch erinnern, wurde verboten. Mein zweites Bühnenwerk, der Trommler Gottes, ein Thomas Münster Stück, das wir unter meiner dramaturgischen Tätigkeit noch im WDR aufgeführt haben, wurde unmittelbar nach der Aufführung vom Propagandaministerium verboten. Und hier die Komödie einer Republik, von der ich nie geglaubt hätte, dass sie aufgeführt wurde, wurde, obwohl der Generalintendant des Staatstheaters Wiesbaden, die die Aufführung machte, der Vater des Reichsjugendführers war, Herr von Schirach, wegen der Beziehungen, Bezüglichkeiten, des Augenplinkerns mit dem Zuschauer, ich hatte dem Göring, dem Barra die Charakterzüge Görings gegeben, Talleyrand die des Goebbels, und Uvas des rheinischen Bankiers von Schröder, wurde dann das Stück nach einem großen Uraufführungserfolg in den allgemeinen Spielplan aufgenommen. Darüber wurden aber die in Berlin heller wach und das Stück musste, obwohl der alte Schier es sehr liebte, als unerwünscht abgesetzt werden und wurde von allen Bühnen, für alle Bühnen verboten. Bei der Hörspielfassung und ihrer Inszenierung haben Sie, Herr Semmelroth, eine bestimmte zeitbezogene Vorstellung gehabt, die auch Herr Schäferdick eben erwähnt hat. Dieses meine ich auch, dass Herr Schäferdick eigentlich das alles gesagt hat. Und es ergibt sich ja, wenn man es liest und noch mehr, wenn man es hört und wenn man daran arbeitet, dass diese vielen Textstellen einfach an präzise Situationen und Entwicklungen vor allen Dingen der Zeit vor dem 30. Januar 33 hinweisen. Zum Beispiel, was mir ganz wichtig scheint, die Betonung der Legalität, mit der Napoleon in die Macht kommen will. Genau. Ja. Die ja dauernd betont wird hier und auf die sich Hitler dauernd berufen hat, ich bin legal an die Macht gekommen. Dann auch, was Herr Schäferdick nie gesagt hat, was mir aber sehr wichtig scheint, die Funktion der Bankiers, die doch eigentlich erst diesen nationalsozialistischen Partei an die Macht erhalten haben mit ihrem Geld. Das ist also die parallele Ouvrage-Schröder. Und dieses natürlich auch dann der reine äußerliche Fehler, Fußfehler, Goebbels, Talleyrand, beide hinkten. Und natürlich kann man nicht sagen, dass Herr Goebbels das Format von Talleyrand hatte, aber er hatte die Funktion von ihm zumindest. Ja. Und das alles wollte ich nicht so vordergründig bewusst machen, sondern einfach aus dem Text hervorgehen lassen, mit Hilfe meiner, glaube ich, doch sehr fabelhaften Schauspieler. Parallelen, die wir eben aufgeführt haben, hinken immer so ein bisschen wie Vergleiche auch hinken. Ja. Auf jeden Fall ist eines sehr deutlich, dass die vor 33er Zeit bis 33 und unser Ende des Stückes der Komödie doch beide das Ende einer republikanisch, sprich demokratischen Periode waren. Ja. Herr Schäferdick, und Sie haben eben meine Funkfassung gehört, haben Sie noch Erinnerungen an die damalige Theaterinszenierung in Wiesbaden? Ich habe ein Bühnenbild gesehen in Ihrem Buch, das sehr prunkvoll und sehr, sehr schön ist. Und wie war das denn? Ja, ich muss sagen, das war eine der glanzvollsten Aufführungen, die ich von einem meiner Stücke je erlebt habe. Das lag aber daran, dass der Generalintendant von Schirach sich wirklich in das Stück verliebt hatte. Hm. Wie oft ist das aufgeführt worden? Vielleicht 3-4 Mal. Nicht? Mehr nicht. Nein, weil es dann unmittelbar vom Propagandaministerium abgesetzt wurde. Nicht? Andere Stücke haben aber auch dasselbe Schicksal gehabt. Der Richter Lynch zum Beispiel. Genau. Überall. Ich habe da eben schon Nazis, gesagt. Obwohl das habe ich noch sich gesehen. Ja? Ja. In Bonn. In Bonn noch gesehen, ja. Ich sehe sie noch im Programmheft. Ja. Als junger Dichter mit einer Pfeife. Ja, genau, genau. Obwohl die Nazis ja an und für sich sehr begriffsstutzig waren. Also beim Großtyrann und das Gericht, Bergengrün oder Marmorklippen. Ja. Haben Sie überhaupt haben nicht, Sie gemerkt, was los war? Ja. Und obwohl das ja hier ein sehr komplizierter historischer Stoff war, war es Ihnen also augenfällig. Vergleiche lagen also für die Nazis auf der Hand. Das Verbot des Stückes war kein Wunder. Ein Diktator kommt durch eine Hintertreppenintrige von Kapital, Militär und Diplomatie an die Macht. Herr Schäfer-Dick, sollte der Untertitel nicht besser die Komödie der Macht heißen? Könnte es, mit Recht. Ist es eine Komödie oder haben Sie das Wort in grimmiger Ironie gebraucht, wenn man bedenkt, welches Elend von den Diktatoren Bonaparte und Hitler über Europa gekommen ist? Ja, sehen Sie, als ich das Stück schrieb, das war Anfang 35, da war es noch nicht so ganz ersichtlich, nicht wahr? So war der Ingrim nicht sehr, sehr stark. Es lag mir mehr daran, wie Beziehungen zwischen Barra, Göring, Tigerland, Goebbels zu schaffen, nicht wahr? Ich glaube, dass man heute, nachdem wir alles übersehen, das meiste wenigstens, die Form der Komödie schon die geeignetste ist, oder sagen wir mal, der ironischen Distanz. Ja, ja. Und das habe ich versucht in meiner Inszenierung. Ich habe immer den Leuten gesagt, den Kollegen gesagt, seid nicht tierisch ernst, seid mal im Anfang beim Fest. Ja, seid heiter, seid leichtsinnig, genau. Denn das ist ja der Untergang. Genau. Wie in das große Berlin der 20er Jahre auf Tanz auf dem Vulkan gewesen ist. Ja. So habe ich das. Das haben Sie ausgezeichnet gesehen. Was 39 auf uns zukam, war so sicher noch nicht abzusehen. Aber Sie haben das Stück 39 geschrieben. Nee, 35. 35. Die Aufführung. Ja, 35 war die Aufführung. Das war also doch viel näher bei der Machtergreifung. Ja. Und daher die Parallele. Ja. WDR und NDR 1. Meine Damen und Herren, Sie hörten ein Gespräch zwischen dem Autor und dem Regisseur unseres Hörspiels, Willi Schäfer-Dieck und Wilhelm Semmelroth. Die Leitung hatte Ernst Mömkes.